barfuß durch die Gassen, zerlumpte Kleider an. Tibor, der Fuchs, zieht die Neusser in den Wind. Tibor, der Fuchs! Er huscht durch alle Schatten, sein Haar so feuerrot. Ein kleiner Herr der Gassen und Helfer in der Not. Er lacht der Nacht ins Antlitz, denn schneller als der Wind. Ein Prinz der Diebe aus dem Staub und König doch als Kind. Lachen, Rauch und Wein, stiehlt Brot für leere Münder, doch nie für sich allein. Für sich allein. Der Hunger wie der Winter, die Angst wie kalter Stein. Doch Tibor trägt die Hoffnung bis in den Tag hinein. Wo feile Lieder singen, wo Zelte atmen Krieg. Ein Eid aus kaltem Stahl, er schwört auf sein Herzblut in diesem Höllental. Die Freundschaft ist ihr Kompass, die Freiheit ist ihr Gut. Sie stehen fest zusammen, selbst in der Hölle. Ausgeblutet, der Winter beißt ins Holz. Die Trommeln der Burgunder, voll Hochmut und voll Stolz. Und mit dem Stolz! Doch hoch auf alten Mauern, direkt vor ihrem Heer, lacht Tibor ihnen ins Antlitz und schimpft sie immer mehr. Die Steine werfen Spott zurück, die Feinde fluchen dann. Und 100 Krieger schwören, frecher Fuchs, bald bist du dran. Tibor, Tibor, roter Fuchs, so frei, springt von Dach zu Dach und lacht dabei mit List und Mut, mit brennendem Blick, bringt er den Menschen die Hoffnung zurück. Ein Funke fällt ins Dunkel, ein Schrei zerreißt die Nacht. Die Feinde rücken näher, die letzte Stunde lacht. Doch Tibor, Kind der Gassen, schwimmt über Dach und Turm, als hätte er Flügel aus Eisen, aus Feuer, Wind und Sturm. Wind und Sturm. Das Heer tobt vor den Mauern, die Erde bebt so sacht. Doch einer hält die Flamme, bis der neue Morgen lacht. Tibor, Tibor, roter Fuchs, so frei, springt von Dach zu Dach und lacht dabei mit List und Mut, mit brennendem Blick, bringt er den Menschen die Hoffnung zurück. Mit Herz aus Feuer, mit Lachen im Gesicht, verteilt er seine Beute und fürchtet sie alle nicht. So klingt es laut in Neuss, wenn der Fuchs sich erhebt. Den Mut in allen Gassen und in jedem Herzen lebt. Burgunder fluchen, das neueste Volk lacht zu. Tibor der Fuchs bringt die Hoffnung uns im Nu.